14 Jahre sind vergangen und das hier Geschriebene erweist sich als gegenwärtig, kein bloßer eitler Traum. Der Prophet schreibt nicht an die Vergangenheit noch an die Zukunft, sondern an die, die das Göttliche im Menschlichen sehen. In diesen Versen spiegelt sich jedes Wesen wieder. Er kennt sein Wesen, seine verborgenste Wahrheit. Das Geheimnis Gottes, der Göttin oder des Nichts. Die Liebe kennt kein Ego, sie entsagt ihrer Schuld. Mein Name ist unwichtig, wir sind Gott oder das Feuer. Wir sind reines Gefühl, die Ehrlichkeit, die uns leitet. Die Liebe, die Wahrheit, die du als Kind gesprochen hast. Die Nächstenliebe, die so viel Übel abwendet. Ich wurde von einem Papst verfolgt, der Gott verleugnet. Mein Gebet ist die Strafe, die ihn sühnt. Er wird die Wahrheit bekennen, die in diesem Buch geschrieben steht. Das Kind dankt der Stimme, die es zurechtwies. Hier predigte ich die Wahrheit und ihren Wert. Lügen ist Sache der Pharisäer und Intriganten. Fürchte nicht, deine Brüder zu beleidigen, wenn deine Absicht Liebe und Beständigkeit ist. Die Steine singen meine Gegenwart in dieser Zeit. In einer Generation gefangen Lügen, die Angst vor dem Tod und der Stille einflößt und Gott die Seele und die frommen Geister verleugnet. Wir sind Engel Gottes oder der Schöpfer selbst. Wenn wir ihn lieben, erstrahlt sein Licht in uns und höre gut, wir werden mit Entschlossenheit auferlegen. Das Reich der Himmel auf diesem Leben. Es wird keine Lüge geben, keine Intrige noch. Nur das Licht der Liebe, das den Steinen Leben. Engel Gottes oder der Schöpfer selbst, wenn wir ihn lieben, erstrahlt sein Licht in uns und höre gut, wir werden mit Entschlossenheit auferlegen, das Reich der Himmel auf diesem Leben. Es wird keine Lüge geben, keine Intrige noch Komplott, nur das Licht der Liebe, das den